ARD. WDR 3. Kulturfeature. Hörbilder. Eine Sendung der Feature-Redaktion. Ein Wiener heurigen Musiker wurde von der englischen Königin empfangen, war zu Besuch bei Winston Churchill und Papst Pius XII. Gewährte ihm eine Privataudienz. Dieser Ruhm wurde dem Zitherspieler Ende der 40er Jahre zuteil, als er die Melodie zu einem Film komponierte, der weltberühmt werden sollte. Der vierte Mann. Zum 100. Geburtstag von Anton Karas. Alfred Treiber und Richard Goll besuchten 1978 den Musiker beim Heurigen und zeichneten dessen Lebensgeschichte auf. Dazu spielte Anton Karas sowohl eigene Kompositionen, natürlich das Harry-Lime-Thema aus dem Film »Der dritte Mann«, als auch Wiener Lieder von Johann Schrammel und Roman Cornelius Domani-Kroll. Für den 1985 verstorbenen Weltstar war dies der letzte öffentliche Auftritt, zu dem er sich eigens für die Sendung überreden ließ. Ich bin nach London gekommen und hat mir der Karol einen Englischprofessor gegeben, um mir Englisch beizubringen, weil ich konnte kein Wort Englisch und er konnte kein Wort Deutsch. Und nach 14 Tagen ist der Englischprofessor zum Karol gegangen und hat gesagt, lieber guter Freund, der Karas ist ein guter Zitherspieler, aber der größte Idiot die Sprachen kennt und Fremdsprachen lernen. Und das bin ich auch geblieben. Ich bin wirklich, ich habe nicht das geringste Talent, überhaupt über eine ausländische Sprache zu lernen. Ich habe kein Talent, ich bin ein Depp in der Hinsicht. Aber es tut mir nicht leid, weil schauen Sie, meine Auffassung ist die, ein guter Musiker, der braucht keine Sprachen kennen. Der kann sich musikalisch auf der ganzen Welt durchbringen. Ich bin geboren am 7.7.1906 in Wien, habe 5 Volksschulklassen, 3 Bürgerschulen, aber in der Schule hat mir der Lehrer schon gesagt, wenn wir Gesangsstunde gehabt haben, zu meiner Zeit, ist immer ein Harmonium in die Klasse gestellt worden. Und ich, ohne dass ich überhaupt Noten kennt habe, habe mich gleich zum Harmonium gesetzt. Und habe gespielt, also so, wie man halt Kinder spielt, nicht wahr? In einer Gesangsstunde ist der Gesangslehrer gekommen und währenddem ich noch gespielt habe, ohne dass ich es bemerkt habe, und da ist der Lehrer zu mir gekommen, der Gesangslehrer, und hat zu mir gesagt, du spielst ja gut, wann hast du das gelernt? Und ich habe gesagt, ich habe überhaupt nichts gelernt. Er sagte, wieso spielst du das? Also ich, das ist Gefühlssache. Ne? hat er zu mir gesagt, sagte, schick mir morgen, dein Vater soll morgen zu mir kommen. Das habe ich meinem Vater gesagt und der ist am nächsten Tag gekommen in die Schule. Der Lehrer hat ihm gesagt, Sie, Herr Karas, ich glaube, Ihr Sohn hat musikalisches Talent. Ich würde Ihnen einen Rat nehmen, ausbilden zu lassen. Da war ich genau alt, 9 Jahre. Und nachdem mein Vater ein Arbeiter war und er sich das konnte überhaupt nicht leisten, wir waren 5 Kinder und er hat gesagt, wenn er musikalisch ist, kann er ja sein. Aber bei mir muss er Gewerbe lernen, weil bei mir hat Gewerbe, das heißt einen Beruf lernen, weil Beruf hat einen Grundstock. Musiker sind Tage nichts. Und er hat sich darüber natürlich nicht überreden lassen. Aber ich habe im Geheimen immer schon auf Musik, das heißt, ich wollte Musiker werden. Und dann, wie ich das Instrument bekommen habe, das heißt, ich habe es gefunden auf einem Dachboden oben, eine Zither, und da habe ich meinen Vater gebeten, er soll mir Zither spielen lernen. Dann hat er gesagt, bitte, werden wir sehen. anstatt dass ich beim Schraubstock gestanden bin, bin ich aufs Klo gegangen, habe ein Gerät mit gehabt und habe auf dem Klo, weil das waren Holzwände, habe ich Noten gelernt. Und wie er nachher draufgekommen ist, hat es natürlich ganz richtige Prügel gegeben. Aber ich habe trotzdem nach 3 Jahren habe ich meine Prüfung gemacht als Geselle, sogar mit Diplom. Aber nach einem halben Jahr bin ich weg davon und bin als Zitterspieler bin ich zu den Herren gegangen und habe Zitter gespielt. Und ich habe dort schon mehr verdient, wie mein Vater im Monat habe ich in der Woche verdient. Ich habe mir dadurch natürlich mein Studium selbst bezahlen können. Ich bin nachher 4 Jahre auf die Akademie gegangen und 4 aufs Konservatorium, aber nur um die Harmonie zu erlernen, das Theoretische. Und das ist mir natürlich in der späteren Zeit sehr zugute gekommen. Und im Jahre 48, wenn auch Karol Rieck mich entdeckt hat und ich anschließend in den 49er Jahren nach London musste und er mir drüben erklärt hat, er will keine Wiener Musik hören, sondern er will, dass ich die Musik selbst komponiere, habe ich ihm zuerst einmal erklärt, dass er wahnsinnig ist, weil ich habe mein Leben noch nie komponiert. Aber der Mensch war so einfühlend und hat einen Charakter gehabt, also er hat mich studiert im Schlaf und wenn ich munter war, alles. Und er hat mir gesagt, okay, du hast noch nie komponiert, aber jetzt wirst du mir die Musik machen zu diesem Film. Karol Ried war der Producer und der Regisseur von dem dritten Mann, ein Engländer. Er hat mich hier in Sievering bei Martinkowitsch habe ich gespielt, als Alleinunterhalter. Und da hat er mich gehört und er war von meinem Spiel derart nicht begeistert, sondern er hat gesagt, das ist der Mann, den ich brauche. Und seine Frau hat auch zu mir immer gesagt, Toni, tu mir Karol nicht enttäuschen. Karol baut und traut auf dich und er spürt es, dass du es kannst. Ich bitte dich um alles in der Welt, tu mir Karol nicht enttäuschen. Und es hat sich eben ergeben, dass ich, wie ich nach London gekommen bin, und er hat mir den Film gezeigt, noch im Rohschnitt, hat er 2,5 Stunden gedauert. Ich konnte kein Wort Englisch, er konnte kein Wort Deutsch, aber er hat mir 2 Dolmetscher zur Seite gegeben, links und rechts, und die haben mir erklärt, den Film, aber natürlich, ich habe das nie begriffen. Das hat circa 4 Wochen gedauert. Und nach 4 Wochen habe ich ihn Karol gebeten, er soll mir verzeihen, ich bin es nicht fähig, ihm eine Musik zu machen, weil ich ihn nicht verstehe. Und ich war glücklich darüber, dass ich mein Flugticket in der Tasche gehabt habe und dass ich konnte zurückfliegen. Da habe ich ihm gesagt, ich möchte ihn bitten, dass er mich nach Hause fliegen lässt. Und er soll mir nicht böse sein, dass ich ihn so bitter enttäuschen tue. Aber es liegt leider Gottes nicht in meiner Macht. Da hat er gesagt, okay, Toni, aber einmal schaust du dir noch den Film an und nimm die Zither her und spiel ganz unwillkürlich dazu. Und ich habe das gemacht. Und wie der Film aus war, habe ich meine Zither eingepackt. Da habe ich gesagt, danke, Karol. Und bitte nicht böse sein, ich kann es nicht. Dann hat er zu mir gesagt, Moment, Toni, einmal möchte ich dir noch den Film vorzeigen. Und da habe ich gesagt, ich bitte dich, drücke mir nicht auf den Knopf, weil ich hau dir auf die Finger drauf. Und er hat doch gedrückt und ich haare mit der Faust auf den Finger drauf. Das hat sehr, sehr weh getan. Aber das hat ihm gar nichts ausgemacht, sondern es ist finster geworden und der Film läuft an. Und in dem Moment höre ich mich von der Leinwand runter spielen. Hat Carol ohne meines Wissens, währenddem ich gespielt habe, mich aufgenommen. Und von dieser Minute an, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mich selbst gehört habe. Na dann, was geschehen um mich? Und von dieser Minute an habe ich gewusst, ich werde es und muss es schaffen. Am 3. September 1949 war die Premiere in London. Und schon bei der Premiere hat sich gezeigt, dass der Film Erfolg hat. Denn wenn ein Engländer, was ich nicht wusste, nach der Vorstellung anfängt zu pfeifen, ich habe geglaubt, ich wäre ausgepfiffen, ich bin auch ausgeburt aus dem Kino. Ne? Derweil war das aber Erfolg. Ne? Und von diesem Tag an hat meine Karriere begonnen. habe einen Kontrakt unterschrieben, der eine Klausel beinhaltet hatte. Im Falle des Falles, dass der Film Erfolg hat, verpflichte ich mich für den Film und mit dem Film auf der ganzen Welt Reklame zu machen. Und ich bin auch von Jahre 1949 im Oktober bis 21. März 1951 nicht nach Wien gekommen. Außer Russland und den Ostblockstaaten gibt es keine Stadt der Welt, wo ich nicht war. Ich habe begonnen um 8, spätestens um 9 Uhr früh. Von 9 Uhr früh bis 3 Uhr Nachmittag. Fernsehen, Radio, Presseempfang, dann um 4, 6, 8 und 10 Kinovorstellungen und um 12, 2 in der Früh Nightclubs. Der Film hat in Amerika derart eingeschlagen, dass überall, wo ich hingekommen bin, ein Riesenerfolg war. Ich musste auch in Washington vor der apostolischen Geistlichkeit spielen, und zwar in der Kathedrale von Washington. Und ich bin Ehrenbürger geworden von Dallas, von Texas. Ich habe dort noch ein Haus, wo ich zu jeder Minute hinfahren kann, was mir zur Verfügung steht. Und im Jahre 1951, im 18. April, musste ich von Washington nach Rom fliegen und habe eine Privataudienz gehabt beim Papst Pius des 11., des 12., dass ich mich nicht irre. Und die Audienz war für 5 Minuten angesetzt und 32 Minuten hat es gedauert. Ja, dieser Mann hat erstens einmal sämtliche Sprachen der Welt gesprochen, auch darunter auch Wienerisch. Er hat mich auf wienerischen Dialekt empfangen und ich musste ihm das Instrument analysieren. Und dann hat er mich gebeten, ich soll ihm die Melodie Der dritte Mann, dass er die Haare lernt, zuerst einmal normal, wie ich es im Film gespielt habe, spielen. Und dann hat er mich gebeten, ich soll ihm diese Melodie, wenn es möglich ist, etwas präludieren, sagen wir, auf Bach, Beethoven so. Und ich habe ihm das gemacht. Und der war begeistert, dass er mir zum Schluss gesagt hat, und hat noch mit der rechten Hand auf die Schulter geklopft und hat gesagt, mein Sohn, du hast alles erreicht, was du erreichen konntest. Und ich gebe dir jetzt meinen Segen. Thank you. Ich bin niemals ein Star gewesen. Also das zumindest, ich habe mich niemals ein Star gefühlt. Sondern durch den Film, den dritten Mann, bin ich weltbekannt geworden. Und dass ich natürlich, man hat mich von einem Ort zum anderen geflogen und gezerrt. Das ist bei mir persönlich heute noch immer im Unterbewusstsein gewesen. Sehen Sie das? Und ich habe mich aber auch nie als Star gefühlt und heute auch nicht. Schauen Sie, das. Entweder ist man ein Vollblutmusiker, sehen Sie, oder man ist ein Schema. Und ein Schema ist nur, kann kein Gefühl haben. Sehen Sie? Und ich liebe mein Instrument abgöttisch. Und vielleicht liegt darin an die Würze. Zu meiner Zeit kann ich mich erinnern, wie ich angefangen habe, hat es gegeben hunderte von Zitterspielern bei der Harika. Heute bin ich wahrscheinlich der Einzige. Ne? Ich gehe zwar heute auch nicht mehr zu der Harika, ne? Aber ich spiele sie noch immer gern. Ne? Ich übe auch jeden Tag 2-3 Stunden täglich. Wenn ich einmal 1-2 Tage nicht spiele, dann habe ich eine Sehnsucht, dann geht mir was ab. Das ist die Zither. Dann schauen Sie, um die Zither zu erlernen und zu spielen, ist die erste größte Voraussetzung eine Liebe zu den Instrumenten. Und die Liebe muss ganz, ganz groß sein. Und ein Gefühl, das von Herzen kommt. Wenn Sie können mit der Zither weinen, lachen, alles miteinander. Aber Sie können auch Leute vertreiben. Wie man das macht, das kann ich gar nicht. Aber ich kann Ihnen nur ein Beispiel nehmen. Ich habe einen guten Professor gehabt und der hat immer zu mir gesagt, Karas, wenn Sie Musik spielen, dann müssen Sie immer wissen, was will der Komponist? Was will er damit sagen? Und Sie müssen das herausfinden. Aber nicht theatralisch, sondern mit Gefühl und mit Herz. Und die Zither verlangt hundertprozentig, nur dass man mein Herz spielt. Weil sonst da klingt es wie eine Spenglerwerkstatt. Ja? nachdem ich normalerweise, logischerweise nicht mehr bei den Heiligen spielen konnte, um ein Geld, wie man sagt, ne? Weil die Gäste gesagt hätten, der hat eh mehr Geld als was ich. Ne? Ja. So habe ich mir gedacht, nachdem ich fast 40 Jahre bei den Heiligen gespielt habe, baue ich mir eine eigene Existenz auf und habe mir einen Grund gekauft, hier in Schiefering, und habe einen eigenen Heiligen aufgemacht, dem ich getauft habe, Anno Karas zum dritten Mal. Und den habe ich 12 Jahre offen gehabt, von Jahre 53 bis 65. Und ich habe aber trotz allem in dieser Zeit noch sehr viele Auslandsengagement zu bestreiten gehabt. Und mein Publikum hat zu 90% nur aus Ausländern bestanden. Und wenn diese Ausländer gekommen sind, Tausende und Tausende von Kilometern weit her, und wollten den Karas hören mit dem dritten Mann, und ich war nicht da, war natürlich ein Aufstand im Geschäft. Es hat sich so weit ausgewirkt, dass ich mir im Jahre 65 gesagt habe, Schluss, ich will keine Heiligen mehr, ich sperre zu. Das war auch gut so, denn ich bin kein Musiker für den Tourismus, sondern in mein Lokal, solange ich offen gehabt habe, war hundertprozentig Wiener, wirklich echte Wiener Musik und Wiener Stimmung beim Heurigen auszustrahlen. Und wie es angefangen hat mit diesen Touristen, mit den Autobussen, habe ich sofort gesagt, eingestellt wird die ganze Erlaubnis. Weil das ist keine Atmosphäre und ist kein Wiener Heuriger mehr. Und deswegen habe ich zugegeben. Mein Genre, verstehen Sie, sind die Lieder von ca. 50, 60 Jahren, die man heute in der heutigen Generation ja gar nicht mehr erkennt und auch nicht hört. Aber ich spiele es mir zu Hause immer bei meinem Programm. Ich habe in meinem Programm nur alte Wiener Lieder. Ich will Ihnen ein Lied spielen. Verstehen Sie? Dass circa vor 50 Jahren im Beisein meiner Person im 18. Bezirk in der Edelhofgasse 14 bei den berühmten Franz Brandmeier geboren ist worden. Das heißt, 6 Leiden, so war es einmal mit 30 in Wien. Thank you. hab angefangen mit 17 Jahren. Ganz. Ich hab gespielt den Mataschek Hansels. Den kennt kein Mensch mehr auf der Welt. Also da hat es überhaupt ein Auto gegeben. War nur lauter Fiaker. Und da ist kein elektrisches Licht gegeben. Hat es noch gegeben Windlichter mit der Kerzen oder Petroleumlampen. Und wenn da die Schramme gespielt haben und ich hab mitgespielt, irgendwann sind die Leute zusammengesessen. Und wenn jemand dazugekommen ist, hat er alle noch Platz gehabt. Gell, die haben gewonnen dabei, haben sich trotzdem wunderbar unterhalten. Heute, wenn sie zum Herren gingen und wenn bei einem Tisch, wo 10 Personen Platz hätten, 2 sitzen, sitzt sich keiner mehr dazu. Ein gegenseitiges Abschätzen, wer bist du, wer bin ich. Das ist der berühmte Wohlstand, wie man sagt heute. Den hat es ja früher nicht gegeben. So ist der Witz. Wer sind Sie? Ich bin gar nichts, ich bin ein Zitterspüler und dem bleibe ich. Wird mir gar nichts sein, dass ich der Anton Karas bin, überhaupt nicht. Nie in meinem Leben. Wenn Sie ein Künstler, der was er stolz hat, ist kein Künstler. Schauen Sie, ich bin ein Musiker, das ist ein Freiberuf. Ich nehme von jedem ein Geld. Das heißt, zu dieser Zeit, wie ich gespielt habe noch. Ob das jetzt der Jud war, der kein Jud, der Rot, der Schwarz oder der Braun ist, war mir wurscht. Ich habe von jedem ein Geld genommen, der was mir ans Game hat. Ich war nie ein Politiker. Sie dürfen mich mit dem Film nicht vergleichen. Verstehen Sie mich? Ich bin nur der Musiker gewesen. Ich habe nur die Musik dazu gemacht. Ich habe keinen Einfluss gehabt, im Vorhinein, weder noch im Nachhinein, auf den Inhalt des Filmes. Der war nicht politisch. Auf keinen Fall. Der war nicht politisch, sondern der Film Der dritte Mann hatte eine Wahrheit. Verstehen Sie? Er hat die Wahrheit gezeigt. Weil zu dieser Zeit, im Jahre 44 und 45, war die Säuglingssterblichkeit in Wien überabnormal. Ja? Wir haben tausende und tausende Säuglinge pro Tag an Sterblichkeit gehabt. Da ist man auf den Grund gegangen, warum. Da ist man draufgekommen, dass es einen Verbrecher gegeben hat, einen Verbrecher gibt, der, was das Penicillin aufgekauft hat und hat das Penicillin mit Wasser verdünnt. Und dieses Penicillin hat man dann in den Krankenhäusern an die Säuglinge verwendet. Und dadurch ist die Säuglingssterblichkeit so gewesen. Die Folgen waren natürlich fürchterlich. Sind doch Kinder auf die Welt gekommen, was wahnsinnig waren und alles. Das war ja der Kern des Films. Natürlich, dass der Anfang gekommen ist mit dem Schleichhändler, das war alles Tatsache. Deswegen ist auch der Film Der dritte Mann in Wien nicht angekommen. Der ist nur 4 Wochen gelaufen in Wien, dann war er erledigt. Weil der Wiener ist nicht gewohnt, die Wahrheit zu verstehen. In der Früh auf und gehe runter. Ich wohne oben am Berg, am Schasselsteig. habe ich eine Villa. Da gehe ich runter zu, in die Studie, was ich unten habe, wo ich mein Geschäft früher gehabt habe. Und da tue ich zuerst meine Zeitungen lesen. Und dann befasse ich meinen Garten. Ich habe Rosen drinnen, habe meinen Rasen drinnen, die tue ich pflegen. Und dann tue ich 2 Stunden üben. Und dann wird es so circa 11 Uhr. Dann gehe ich rauf, tue essen, lege mich auf 1 Stunde nieder, oben am Schatzelsteig. Und so um 2, 3, 4 gehe ich runter, wieder. Dann tue ich wieder eine Stunde üben. Und befasse mich mit dem Garten wieder. Und das ist mein Um und Auf. Ich nehme nur Engagement an die. Also heute kann ich es mir erlauben zu sagen, wirklich exquisit sind, zum Beispiel wie bei Peter Sellers. Aber normal mache ich nichts mehr. Ich habe erst im Jahre 50, wenn ich von Amerika zurückgekommen bin, meinen ersten Urlaub genossen. Und seitdem habe ich schon wieder keinen gehabt. Und ich brauche keinen Urlaub, weil ich habe meinen Garten. Ich übe heute noch, ich bin heute 72 Jahre alt, ich habe es gar nicht notwendig, aber ich kann. Wenn ich 2, 3 Tage nicht spiele, dann weiß ich, es fehlt mir was. Und ich spüre, es fehlt mir was. So ich übe jeden Tag 2, 3 Stunden für meinen Privatvergnügen. Und heute bin ich Gott sei Dank so weit, ich bin unabhängig, ich bin nicht reich, ich bin auch nicht arm, wie ein altes Lied sagt, nicht wahr? Ich danke dem Schicksal, dass ich so weit gebracht habe. Ich habe meine Familie versorgt und ich bin sehr, sehr glücklich. Vor allen Dingen bin ich aber dem Schicksal dankbar, dass ich unabhängig bin von der heutigen Zeit. Ich bin dadurch auch unabhängig, weil ich finanziell gut gestellt bin. Ja. Meine Kinder und meine 2 Mädchen haben jeder eine Villa. Ja. Ich habe für alles gesorgt und mehr brauche ich nicht. Ich passe in die Welt gar nicht mehr rein. Der vierte Mann. Zum 100. Geburtstag des Zitherspielers, heurigen Musikers und Komponisten Anton Karas. Eine nostalgische Biografie von Alfred Treiber und Richard Goll. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 1979.